Zum siebenten Parteitag der Partei der Arbeit Koreas veröffentlichte der Verlag Mit Tamo von Myanmar das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un. Der große Genosse Kim Il-sung ist der ewige Führer unserer Partei und unseres Volkes und das Soziologische Zentrum von Milano, Italien, in der Druckerei Roma Gallo Gelini, sein Werk, kämpfen wir tatkräftig unter dem hocherhobenen Sun Gun Banner bis zum endgültigen Sieg in Broschüre.